Minsk, 2019. Hochsicherheitstrakt. Sie wissen, was vor 30 Jahren im 41. passiert ist? Ich habe davon gehört. Und Sie wollen trotzdem zu ihm? Ich habe eine Genehmigung, oder nicht? Auf Ihre Verantwortung. Ich glaube aber nicht, dass Sie etwas Sinnvolles aus ihm herausbekommen. Lassen Sie das meine Sorge sein. Bleiben Sie in der Mitte des Ganges. Halten Sie sich von den Gittern fern. Seine Zelle ist die letzte, hinten links. Das Dyatlov-Massaker. Hörspielserie in 9 Folgen. Von Robert Weber. Folge 1. Prolog. Verdammte Scheiße. Jedes Mal, wenn ich aufwache, bin ich wieder dort oben. Viktor. Dyatlov-Pass. Viktor. Ich bin immer noch am Dyatlov-Pass. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Jeder bekommt, was er verdient. Viktor Dyatlov? Was? Wer sind Sie? Hauptmann Danko. Polizeiverwaltung Oblast Sverdlovsk. Danko, sagen Sie? Der Name kommt mir bekannt vor. Meine Mutter, Irina. Sie war 1959 bei den Ermittlungen dabei, als man ihren Vater und die anderen gefunden hat. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, wie? Können Sie mir vielleicht sagen, warum ich hier festgehalten werde? Sie wissen nicht, warum Sie hier sind? Ich warte seit Tagen auf eine Anklage. Man verweigert mir ein Telefonat, einen Anwalt. Seit Tagen, sagen Sie? Es ist ungeheuerlich. Ich bin Reporter bei der Pravda und ich kann Ihnen versprechen, das wird ein gewaltiges Nachspiel haben. Welches Datum haben wir heute? 11. Februar. Und welches Jahr? Was soll die Frage? Welches Jahr? 1989 natürlich. 1989? Was wollen Sie von mir? Sind Sie hier, um mir zu helfen? Ich hatte gehofft, dass Sie mir helfen können. Würden Sie sich vielleicht ein paar Fotos ansehen? Wenn ich dafür mit Katja telefonieren kann? Katja? Meine Redakteurin bei der Pravda. Pack deine Sachen, Viktor. Nimm lange Unterwäsche und dicke Socken mit. Nicht, dass dir der Schwanz abfriert. Im Ural ist es kalt um diese Jahreszeit. Mein Schwanz. Interessiert dich sonst noch was an mir? Du wolltest doch unbedingt einen Auftrag. Jetzt hast du einen. Und enttäusch mich nicht. Ich habe mich für dich ganz schön aus dem Fenster gelehnt. Und wenn ich nicht will? Wenn ich den Auftrag ablehne? Wieso solltest du? Dich interessiert doch auch, was damals wirklich mit deinem Vater passiert ist. Katja Saitjev? Genau die. Einverstanden. Sie können später mit ihr telefonieren. Also, zeigen Sie her. Erkennen Sie den Mann? Natürlich. Das ist Alexejewitsch Vostroschtscherny, ein Gerichtsmediziner. Ich habe ihn vor ein paar Wochen interviewt. Sie sind also der Sohn von Igor Dyatlov? Ja. Das arme Schwein. Ich wusste gar nicht, dass er einen Sohn hatte. Auch einen? Einer kann nicht schaden. Nastrovje. Nastrovje. Was ist das? Mein Spezialcocktail. 100 Gramm Brennspiritus, 200 Gramm dunkles Bier und 50 Gramm gereinigte Politur. Sie wissen doch, wie man Politur reinigt? Nein. Man hat ihm die Schädeldecke aufgesägt und das Gehirn entnommen. Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass er selbst auf dem Obduktionstisch landet. Er war bei der Obduktion noch am Leben. Was sagen Sie? Er würde so etwas tun. Ich weiß es einfach nicht. Selbst in Afghanistan habe ich so etwas nicht gesehen. Und weder wir noch die Mujahedin waren sonderlich zimperlich. Der Staatsanwalt, der die Untersuchung geleitet hat. Lev Ivanov. Lev Ivanov, richtig. Sie haben doch damals mit ihm zusammengearbeitet. Wissen Sie zufällig, wo ich ihn finden kann? Hier, noch ein Foto. Lev Ivanov. Mit ihm habe ich auch gesprochen. Sie glauben also, jemand wollte Semyons Zwillingsbruder an den Kragen und hat deswegen meinen Vater und die ganze Gruppe erledigt? Das wäre eine Möglichkeit. Welche Theorie haben Sie? Bislang noch keine. Aber ein Mitglied der Gruppe wurde erwürgt. 4 sind erfroren. Anderen wurde der Schädel zertrümmert. Und nicht nur Solotarjov, sondern auch Loda Dubinina hat man die Augen und die Zunge rausgerissen. Und das alles, um einen Mord zu vertuschen? Ich weiß nicht. Was ist Ihre Meinung? Ich vermute, damit wollte man den Verdacht auf die Mansi lenken. Wir wären fast drauf reingefallen. Rede, verdammter Scheißkerl! Warum habt ihr sie umgebracht? Seitan, Seitan. Kura, Seitan. Doro. Doro. Jaka MS Alarga Otorten. Otorten! Holat Ziachl. Ziachl. Seitan, Seitan! Was sagt er? Da sieht der Teufel dich heute hat, dass er sie gewarnt hätte. Geht nicht zum Berg der Toten. Geht nicht dorthin. Dort wohnt der Teufel. Was soll der Blödsinn? Du lügst doch. Also gut, er kann es sich aussuchen. Hammer oder Zange? Susabi, ihr sagt, die Zähne. Und hier. Piotr. Piotr. Der mit dem roten Bart. Ich bin der Einzige hier, der einen roten Bart hat. Dann müssen Sie Piotr sein. An meinen Vornamen kann ich mich nicht erinnern. Was wollen Sie von diesem Piotr? Es heißt, er sei der Letzte gewesen, der die Dyatlov-Gruppe noch lebend gesehen hat. Er wurde mit einer Axt zerstückelt. Sie kann sich nicht erinnern. Erinnern? Woran? Kennen Sie diesen Mann? Das ist Semyon Solotarjov. Nur deutlich älter. Von wann ist das Foto? Von 1989. 30 Jahre. Wo hat er all die Zeit gesteckt? Von 1959 bis kurz vor seinem Tod in Israel. Er ist tot, sagen Sie? Man hat ihn im Januar 1989 mit durchschnittener Kehle in einem Hotelzimmer in Vizhay gefunden. Vorher wurde er gefoltert. Gefoltert? Warum, in Gottes Namen? Wo ist die Solotaja Baba? Ich weiß es nicht. Doktor! Wo ist die Baba? Sind Sie ihm je begegnet? Haben Sie mit ihm gesprochen? Nein, ich kenne ihn nur aus den Akten. Bedauerlich. Noch ein letztes Foto. Onkel Vanya. Onkel Vanya? Wer will das wissen? Sind Sie von der Miliz? Mein Name ist Viktor. Viktor Dyatlov. Dyatlov? Wie Dyatlov? Das arme Schwein, das damals da oben gestorben ist. Mein Vater. Ich habe gehört, Sie bringen eine Lieferung ins 41. Quartal. Können Sie mich mitnehmen? Was will ein feiner Pinkel wie Sie in einem ehemaligen Gulag? Jemand hat ihm die Zunge herausgeschnitten. Er ist an seinem Blut erstickt. Erinnert Sie das an etwas? Natürlich. Sie wissen doch, woran ich gearbeitet habe. Selbstverständlich. Welches Jahr, sagten Sie, haben wir? Ich sagte doch schon 1989. Was soll die Frage? 2019. Was? Wir haben das Jahr 2019. Sie sind ja verrückt. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich Sie fotografiere? Was ist das? Ein Smartphone. Darf ich? Wollen Sie das Foto sehen? Wer ist das? Erkennen Sie sich nicht? Ich sehe nur einen alten Mann mit grauen Haaren. Das sind Sie. Das ist nicht mein Gesicht. Das Vidania. Das ist nicht mein Gesicht. Hey, halt, warten Sie, gehen Sie nicht weg. Sie haben versprochen, dass ich mit Katja telefonieren kann. Katja Saitjev ist 2011 gestorben. Was sagen Sie da? Bleiben Sie hier! Bleiben Sie gefälligst hier! Ich habe es Ihnen ja gesagt. Sie werden nichts Vernünftiges aus ihm herausbekommen. Er glaubt seit 1989, er ist erst ein paar Tage hier. Seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren. Ich weiß zwar nicht, was ihm am Berg der Toten passiert ist, aber es war nichts Gutes. seen horrors, horrors that you've seen. But you have no right to call me a murderer. You have a right to kill me. Ich habe das Böse gesehen. I have a right to do that. Das absolut. But you have no right to judge me. Es ist kein Monster. Es ist nicht der Teufel. Es ist unschuldig. Unschuldig wie ein Kind. Primordial instincts to kill. Absolut rein. Without feeling my passion. Absolut frei. Without judgment. Without judgment. Es tötet ohne jedes Gefühl. Ohne Leidenschaft. Ohne Wertung. Bitten Sie mich gefälligst los! Was wollen Sie mit dem Benzinkanister? Was machen Sie? Hören Sie damit auf! Haben Sie letzte Nacht das Feuer am Himmel gesehen? Warum schauen Sie mich so an? Stimmt etwas nicht? Wenn Ihnen nach Holz hacken ist, der Stapel ist draußen. Was haben Sie vor? Was wollen Sie mit der Säge? Das ist für meinen Vater. Nein, nein! Ich flehe Sie an! Nicht! Nein! Und das ist für Sina und Luda. Das Böse. Then they are enemies to be seen. Es hat ein Gesicht. They are truly. Und es hat die Kraft, es zu tun. Du musst dir das Böse zum Freund machen. Sonst ist es dein Feind. Diese Erkenntnis, sie schlug ein wie eine Kugel in meinen Schädel. Exorzist, The Beginning und Tödliche Weihnachten. Habt ihr sowas Schönes schon mal gesehen? Was ist das? Es sieht aus, als würden die Engel vom Himmel fallen. Der neue Film von Rennie Harlan. Ihr wollt also die Route über den Cholatsjachl nehmen? Ja. Ihr wisst, wie die Wilden den Berg nennen. Du wirst es uns sicher gleich verraten. Den Berg der Toten. Angeblich ist dort das Tor zur Hölle. The Dyatlov Massacre. Oh mein Gott, es ist uns gefolgt. Scheiße, scheiße, scheiße. Was machen wir jetzt? Rennt um euer Leben. Ah! Rennt! Nach einer wahren Begebenheit. Ab Herbst in diesem Kino. Es kommt, um dich zu holen. Und es ist nicht allein. Das Dyatlov-Massaker. Hörspielserie in 9 Folgen von Robert Weber. Folge 1. Prolog.